Erst gestern Vormittag war es wieder soweit. Am Grenzübergang Oberwiesenthal im sächsischen Erzgebirge hielt die Polizei zwei Mitzwanziger an. In ihrem Auto, gut versteckt, ein halbes Kilo Crystal Meth. Eine Droge, die nicht nur extrem wach, sondern auch extrem süchtig macht. Ein Problem ist sie vor allem in Bayern, Thüringen, Brandenburg und Sachsen. In Fahrweite zu Tschechien also, wo in Hinterhöfen das Crystal hergestellt wird. Dr. Bernard Joseph arbeitet an der Fachklinik für Drogenrehabilitation im sächsischen Wermsdorf. Er betreut die, die von der Droge runterkommen wollen. Kann jeder fast überall zu jeder Zeit, der grenznah wohnt, beziehen. Und da sehe ich eine ganz große Gefahr. Also ein Satz war sehr prägend von einer Rehabilitantin, die mir gesagt hat, sie kommt leichter an Crystal als an Alkohol und Zigaretten. Und mitunter ist Crystal sogar noch günstiger. Die Dosis ist bereits für 5 € zu haben. Seit Jahren schon versuchen Sachsen, Bayern und Tschechien gemeinsam gegen Dealer und Hersteller vorzugehen. Immer wieder gibt es Erfolge, wie eben gestern früh an der Grenze. Aber häufig sind den Ermittlern auch die Hände gebunden. Sie finden beispielsweise Chemikalien, die man braucht, um die künstliche Droge herzustellen, aber eben kein Crystal in fertiger Form. Und damit ist es dann eben auch extrem schwer, die Täter zu überführen. Nach monatelanger Kleinarbeit sind die Länder in Brüssel nun weitergekommen. Mit dem heutigen Tag wird der Besitz von Chlorephedrin, einem der Grundbausteine, wenn man so will, von Crystal, also der Besitz dieser Chemikalie, er wird strafbar, erklärt der sächsische Justizminister Sebastian Gramko. Ab jetzt ist es nicht mehr möglich, mit diesen Stoffen umzugehen, ohne dafür eine Genehmigung zu haben. Das heißt, sie können beschlagnahmt werden. Und wenn dann das nationale Recht entsprechend angepasst ist, was zeitnah passieren wird, dann wird man hier bis zu 5 Jahren Haft bekommen können, wenn man in schweren Fällen mit diesen Grundstoffen umgeht. Bisher war es ziemlich einfach, an Chlorephedrin zu kommen. Es ist zum Beispiel in Erkältungspräparaten enthalten. Künftig braucht man eine offizielle Genehmigung, wenn man mit Chlorephedrin hantieren will. Etwa weil man offizieller Hersteller von Medikamenten ist. Der Sinn dieser Verschärfung liegt für Sachsens Justizminister Gramko in folgendem. Allein den Druck jetzt hineinzubringen, möglicherweise damit die Preise im kriminellen Milieu auch nach oben zu treiben, kann ein wesentlicher Aspekt sein. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch überhaupt nicht hinnehmbar, dass tonnenweise dieses Grundstoffes, der wirklich für nichts anderes einzusetzen ist als für die Produktion von Drogen, dass der hier ungestraft nach Sachsen hineinkommt. Das wollten wir abstellen und das wird uns damit gelingen. Crystal Meth macht schnell süchtig. Es wirkt aufputschend, unterdrückt Durst- und Hungergefühle und betäubt das Schmerzempfinden. Nach dem Rausch leiden die Konsumenten oft an Depressionen oder Angstzuständen. Nimmt man es über längere Zeit hinein ein, kann es zu schweren körperlichen Schäden führen. Die Zahl der Abhängigen steigt seit Jahren an.